Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 46 des Gabelbissen Podcast. Heute stimme ich mal nicht mit einem Marsch ein. Ganz einfach, weil zu dem heutigen Gericht passt kein Marsch und auch kein anderes Musikstück. Nach vielen bekannten Folgen habe ich mal gedacht, ich präsentiere euch heute wieder mal etwas Süßes. Und da nehmen wir einen wahren Klassiker uns mal vor, und zwar die Topfengulatsche. Wie man jetzt schon vom Namen so vermuten könnte, das Ganze hat seinen Ursprung nicht in Österreich direkt. Es kommt, wie man vielleicht erahnt, aus dem Slawischen. Wenn man ganz genau schaut, kommt es aus der altslawischen Zeit. Und dort war es ursprünglich ein symbolisches Gebäck. Es hatte einen symbolischen Charakter, und zwar bei Hochzeiten. Das wurde gebacken, die Collage, und wurde bei der Hochzeit dann dem Brautpaar geschenkt, denn das sollte der Ehe Glück, Kindersegen etc. bringen. In einigen Teilen von Böhmen und Mähren war es aber durchaus auch üblich, dieses Gebäck zu anderen Feierlichkeiten zu machen. Da hätte man zum Beispiel kirchliche Hochfeiertage, da wurde das gebacken als festliches Mahl. Es wurde aber immer beliebt, und dann wurde es auch nicht nur an den Feierlichkeiten gemacht. Man kennt in den slawischen Ländern übrigens viele Varianten der Collage, und die basieren im Grunde alle auf einem Germteig und sind von der Form her rundlich und offen. Klassischerweise in Tschechien wird das Ganze mit Topfen und Povidl gefüllt, aber in manchen anderen Ländern, wie zum Beispiel Polen, da wird das Ganze pikant gefüllt. Da gibt man dann zum Beispiel Sauerkraut hinein, Zwiebel hinein, etc. etc. In Österreich ist die Collage aber eigentlich ganz anders, würde ich mal behaupten. Und zwar ist das Gebäck hier nicht rundlich, sondern eckig. Es gibt es vereinzelt auch in runder Form, aber klassischerweise wird die Topfengulatsche bei uns eckig gemacht. Ja, und es gibt noch einen weiteren Unterschied zu ihren tschechischen oder slawischen Verwandten. Und zwar wird die Topfengulatsche geschlossen serviert. Als Füller verwendet man bei uns primär eine Mischung aus Topfen, Ei und Rosinen. Wobei Rosinen ja immer so eine gewisse Streitfrage ist. Gibt man die jetzt rein oder gibt man sie nicht rein? Ja, das ist, sag ich mal, dem persönlichen Geschmack überlassen. Das Wort Collage oder Golage, man kann es sowohl mit K wie Konrad als auch G wie Gustav schreiben, leitet sich vom tschechischen Collage ab. Ja, und das ist deswegen, weil eben die Urform der Collage die tschechischen Köchinnen nach Wien gebracht haben. Ja, und in Wien hat man das Ganze dann wieder verfeinert und ein eigenes Gericht draus gemacht. Ja, und dieses Collage im Tschechischen bedeutet nichts anderes als Kuchen. Ja, und auch das Wort, also nicht Kuchen, sondern Collage, leitet sich wieder von einem anderen Wort ab. Und zwar geht das auf Kolo zurück. Und Kolo bedeutet nichts anderes als Rad, weil es ein rundes Gebäck war und von daher die Bezeichnung Kolo. Ja, ich habe schon einmal erwähnt, die Topfengulatsche zählt zum klassischen Wiener Plundergebäck und wird im Wiener Raum hauptsächlich mit Plunderteig gemacht. Teilweise aber auch mit Blätterteig. Und in einigen wenigen Regionen von Österreich wird hier süßer Germteig verwendet für die Topfengulatsche. Ja, wie bereits erwähnt, wird sie klassisch nur mit Topfen-Eigemisch gefüllt, wahlweise mit Rosinen oder nicht mit Rosinen. Es gibt aber auch einige Varianten der Gulatsche, die jetzt nicht mit dieser Füllung gefüllt wird. Da wird zum Beispiel gern Vanillepudding verwendet, Schokocreme, Topfen mit Marmelade gemischt, nur Marmelade, Kirschcreme, Obst generell etc. etc. Also das ist, variiert dann halt durchaus auch. Ist aber dann natürlich keine Topfengulatsche mehr. In Österreich kennt man das Gebäck übrigens so seit circa dem 17. Jahrhundert. Und zwar gibt es da eine Aufzeichnung im alten Granatapfel-Kochbuch. Da wird schon von den Topfengulatschen nach slawischem Rezept gesprochen. Also gesprochen wurde das schon niedergeschrieben. Ja, und danach findet man dieses Gericht eigentlich immer wieder in abgewandelter Form in diversen Kochbüchern. So im 18. Jahrhundert herum, so Anfang, Mitte 18. Jahrhundert, hat die Topfengalatsche, wie man heutzutage sagen würde, einen wahren Hype erlebt. Denn da wurde dieses Gebäck von Wien ausgehend nach Dänemark gebracht. Und in Dänemark kam die Topfengalatsche total gut an und sie wird auch heute noch dort gemacht. Nur kennt man sie dort eben nicht als Topfengalatsche, sondern als Wiener Bröt. Ich würde vorschlagen, nehmen wir jetzt einmal zwei Zutaten der Topfengalatsche ein bisschen genauer unter die Lupe. Fangen wir zunächst mal beim Teig an. Ich habe euch erzählt, in Wien wird hauptsächlich Plunder oder Blätterteig verwendet. Die wenigsten wissen ja genau, was steckt dahinter und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Plunder und Blätterteig. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also eines haben mal beide gleich. Beide sind sogenannte Ziehteige. Ein Ziehteig besteht aus der einen Seite aus einer Teigschicht und auf der anderen Seite aus einer Fettschicht. Der Unterschied zwischen beiden ist eigentlich ganz einfach. Der Plunderteig wird aus einem Germteig gemacht und der Blätterteig aus einem Wassermehl- und Salzgemisch. Blätterteig, obwohl Salz drinnen ist, ist eigentlich relativ geschmacksneutral und bei dem habe ich immer den Vorteil, ich kann ihn sowohl für süße Rezepte verwenden, als auch für bekannte Rezepte. Beim Plunder kann es sein, oder ist es oft so, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass der primär für süße Speisen ausgelegt ist. Also der Teig ist eher süßlich und harmoniert einfach besser mit süßen Füllungen. Das Prinzip dieser beiden Teige ist eigentlich relativ einfach und ident. Und zwar besteht das aus mehreren Schichten. Ich habe eine Teigschicht, eine Fettschicht und darauf wieder eine Teigschicht. Das ist immer das ganz, ganz Einfache. Und beim Backen, wenn ich jetzt Plunder oder Blätterteig backe, entsteht ja durch die Verdunstung, weil Backen ist ja im Endeffekt nichts anderes, als dass ich Wasser aus meinem Teig hole, entsteht Wasserdampf. Ja, und der verdunstet halt innerhalb der Schichten und kann aber durch die Fettschicht nicht wirklich entweichen, sprich die dichtet das Ganze ab. Ja, und wo er nicht entweichen kann, der will aber Platz haben, es dehnt sich aus und somit bläht er den Teig auf. Also ich habe den klassischen Effekt, den ich vom Blätterteig oder Plunder her kenne. Ja, und beim Plunder ist dieser Effekt noch verstärkt, weil ich ja hier den Germteig habe. Da geht auf der einen Seite der Germteig auf. Mit der ganzen Gasbildung habe ich dann einen noch luftigeren, mehr aufgehenden Teig. Wenn man diese beiden Teigarten herstellt, spricht man übrigens vom Turieren. Turieren ist ein relativ aufwendiger Prozess. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Es gibt die einfache und die doppelte Tour. Der Hauptunterschied ist, wie ich den Teig falte. Die einfache Tour, da habe ich mein einen großen Teigfleck. Zunächst einmal nehme ich von der linken Seite und schlage den bis zur Mitte ein. Und das nehme ich dann und schlage es nochmal ein. Sprich, ich habe drei große Schichten. Ja, und bei der doppelten Tour kann man sich circa auf zweimal vorstellen. Also ich habe das, was ich hier einfach gemacht habe, in einer doppelten Ausführung. Abhängig von der Menge an Fett, die ich bei diesem Teig verwende, erreiche ich auch eine dickere oder dünnere Teigschicht. Und also kann halt das Ganze mehr blättern oder nicht blättern. Wie macht man das jetzt? Ich versuche es einmal grob zu erklären, wie man Plunderteig richtig macht. Zunächst einmal wird der Teig ganz normal verknetet, dann habe ich meinen Teigklumpen da und der wird einmal gezogen wie ein Strudelteig. Wenn ihr euch darunter jetzt nicht vorstellen könnt, wie man einen Strudelteig zieht, ich habe vor geraumer Zeit mal ein Video dazu gemacht. Den Link dazu, den gebe ich euch in die Shownotes rein. Wenn ich dann das gezogen habe, wird mal das Fett eingearbeitet. Es wird dann schön verteilt. Danach schlage ich die Ränder rein. Und dann beginne ich mit der Faltung, also mit dem Legen der Tour. Wenn ich das gemacht habe, wird der Teig erneut ausgewalkt. Idealerweise wird es, so steht es in der Literatur geschrieben, um 90 Grad gedreht und das hat nämlich den Vorteil, dass sich das Fett besser verteilt und ich somit eine schönere Fettisolierungsschicht habe. Wenn ich das habe, wird es dann ausgewalkt, Darauf kommt dann wieder erneut eine Fettschicht, es wird wieder eingearbeitet, das Fett. Übrigens, Feta wird Butter verwendet, klassischerweise. Bei einigen anderen Varianten findet man auch aber Margarine, idealerweise wird aber Butter genommen. Ja, wenn ich das gemacht habe, kann ich wieder eine weitere Tour falten. Ja, und wenn ich will, kann ich dann noch einmal walken und das Ganze wieder von vorn machen. Also ihr seht, man kann da relativ viel machen. Das Ganze ist, ja, wie man schon vermuten kann, ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Vor allem muss ich immer darauf achten, dass mein Teig schön kühl bleibt. Wird der Teig nämlich warm, schmilzt das Fett und dann habe ich nämlich das Problem, dass die Teigschichten kleben und dann kann ich es nicht mehr verarbeiten. Blätterteig wird in der klassischen Verarbeitung mit 6 einfachen Touren gefaltet, also produziert, hergestellt. Und wenn ich da eine entsprechende Menge Fett verwende, kann ich bis zu 730 Teigschichten erreichen. Also das ist eigentlich eine gigantische Menge, wenn man sich das so vorstellt. Bevor wir jedoch zu der nächsten Zutat kommen, schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz an, woher denn jetzt der Blätter- oder Plunderteig kommt. Die Ursprünge dürften, so vermutet man heutzutage, auf die Osmanen zurückgehen. Denn dort hat man in Schriften aus dem 11. Jahrhundert bereits Teige beschrieben gefunden, die eben auf das Konzept des Blätterteigs passen würden. Ja, und wir wissen ja, da gab es eine finstere Zeit, wo man unbedingt gemeint hat, mit Kreuzzügen müsste man den Leuten den eigenen Glauben aufzwingen. Die brachten nicht nur Schlechtes, Kreuzzüge hatten auch etwas Gutes, und zwar haben die den Jufka-Teig nach Europa gebracht. Jufka-Teig ist eben die aus dem Osmanischen Reich bekannte Blätterteig-Variante. Ja, und so war so circa so ums 12. Jahrhundert herum, und da war dieser Teig zunächst einmal der Geistlichkeit vorbehalten und erst über viele Jahrhunderte hinweg hat das normale Volk den auch verzehren dürfen. Es gab kurzzeitig übrigens ein Verbot dieses Teigs. Grund war wieder mal die Religion. Und zwar war das Ganze in Venedig. Da hat man den Christen verboten, diesen Teig zu verwenden, weil er ist ja nichts Christliches und da darf man das nicht an christlichen Feiertagen machen. Generell ist das auch ganz schlecht. Tja, ich persönlich halte von so Sachen nicht viel, aber gut, das war damals andere Einstellung, andere Zeit. Im 16. Jahrhundert übrigens fand man dann in diversen Rezepten eine, wie soll man sagen, neuere Variante des Jufka-Teigs, die schon mehr der uns bekannten Version des Blätterteigs entspricht. So, kommen wir jetzt aber zur zweiten Zutat, dem Topfen. Topfen ist in Deutschland besser bekannt als Quark. Den gibt es bei uns in Österreich auf 2 Arten zum Kaufen. Ich habe auf der einen Seite den normalen handelsüblichen Speisetopfen und auf der anderen Seite den Brösel- oder Bauerntopfen. Der wesentliche Unterschied besteht eigentlich darin, dass der Brösel- oder Bauerntopfen einen weitaus geringeren Wassergehalt hat als der normale Speisetopfen. Denn der Bröseltopfen wird nochmal gepresst, damit ich eben das ganze Wasser rausbekomme. Banal gesagt ist Topfen eigentlich nichts anderes als Frischkäse. Sprich, ich habe meine Milch, durch die Zugabe von Lab erreiche ich eine Gerinnung und so kann ich auch den Topfen machen. Man ist jetzt nur einfach gesagt, der Prozess der Topfenproduktion ist schon ein bisschen aufwendig, aber so ganz grob umrissen ist im Endeffekt nicht mehr. Topfen kann ich in mehreren Fettstufen kaufen. Den gibt es von 10% bis, ich glaube, 80%. Im Handel üblich sind jedoch primär 2 Varianten. Da habe ich auf der einen Seite den Magertopfen und der hat so bis ca. 10% Fett in der Trockenmasse. Und den normalen Topfen, der ist bei ca. 20% Fett in Trockenmasse. Der Topfen hat übrigens auch einen Verwandten, und zwar im Slawischen. Und da wird er gern in Slowakei oder Ungarn so verwendet. Und zwar die Bremsen. Also die Produktion ist im Endeffekt ident mit dem, was wir vom Topfen können. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Der Topfen in Österreich wird aus Kuhmilch gemacht. Und die Bremsen in der Slowakei, in Ungarn etc. werden aus Schafmilch gemacht. Noch kurz am Rande, ich habe schon mal in einer der vorigen Folgen, ich glaube es müsste in der heurigen Folge gewesen sein, da habe ich vom Liebdauer-Aufstrich gesprochen. Für richtig nimmt man für den Liebdauer keinen Topfen, sondern Bremsen. So, jetzt würde ich sagen, das ist genug der ganzen grauen Theorie. Kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Der Einfachheit halber werden wir bei diesem Rezept keinen Blunder- oder Blätterteig selbst machen. Ich habe euch ja gesagt, das ist ziemlich aufwendig und darum würde ich sagen, da können wir ruhig ein fertiges Produkt aus dem Supermarkt kaufen, das ist ja kein Problem. Und die Qualität ist ja auch sehr, sehr gut von diesen gekauften Sachen. Vielleicht, wenn es einmal ausgeht, werde ich aber einen Blunderteig für euch mal mittels Videopodcast machen. Aber darauf komme ich dann mal in einer anderen Folge zu sprechen. Für 12 Topfengulatschen benötigen wir 2 Packungen frischer Blunderteig, 250 Gramm Topfen. Ich persönlich würde euch den normalen Topfen empfehlen. Wer aber möchte, kann durchaus Magertopfen nehmen. Besser wird es meiner Erfahrung nach mit normalen Topfen. Des Weiteren benötigen wir 2 Dotter zu ca. 80 Gramm Staubzucker, 2 Esslöffel Vanillezucker, wer möchte Rosinen und eine unbehandelte Zitrone. Das Eiweiß, das wir von den Dottern haben, das nicht entsorgen, das benötigen wir nämlich auch noch. Zunächst einmal müssen wir unser Backrohr auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen. Ihr wisst, wenn ihr das Ganze mit Heißluft machen wollt und die gleiche Backzeit dann verwenden möchtet wie bei Ober-Unterhitze, reduziert ihr einfach die Temperatur um 20 Grad auf 160 Grad Celsius. Wenn wir das gemacht haben, fangen wir gleich mal mit der Fülle an. Die ist eigentlich denkbar einfach zu machen. Ich muss zunächst einmal meinen Topfen nehmen und den mit dem Eigelb schön flaumig rühren. Wenn ich das gemacht habe, gebe ich den Staubzucker dazu und den Vanillezucker und den durch ebenfalls schön unterrühren. Dann nehme ich meine Zitrone und reibe so circa die Hälfte der Schale ab. Also eine Seite wird befreit von der Schale. Danach halbiere ich die und presse Zitronensaft aus. Ja, und von dem gebe ich jetzt so circa einen Esslöffel zu meiner Masse und dann gebe ich auch gleich noch die Zitronenschalen, also den Zitronenschalenabrieb rein. Das Ganze verrühre ich dann wieder schön, bis ich eine schöne Masse erreiche. Wer will, kann jetzt noch Rosinen dazugeben. Und da ist auch wieder dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich persönlich würde sagen, eine gute Handvoll sollte reichen. Ich mag Rosinen nicht so gern, ich habe das normalerweise immer weggelassen. Dann kann ich mal meine Blunderteigplatten ausrollen und die in 6 schöne quadratische Stücke schneiden. Wenn ich das gemacht habe, platziere ich in der Mitte der Quadrate so circa 1 bis 2, vielleicht auch ein bisschen mehr Esslöffel von der Fülle. Das gebe ich genau in die Mitte rein. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich die Ecken und schlage sie in der Mitte zusammen. Ich drücke dann ein bisschen die Ränder an und in der Mitte zwirbel ich ganz dezent, denn beim Backen wird es passieren, dass der Teig auseinander geht und mit dem bisschen Festdrücken und Zwirbeln versuche ich zu erreichen, dass er nicht auseinander springt. Es ist kein Problem, wenn die Topfengulatschen aufgehen, das tut dem Ganzen nichts ab, geschmacklich sind die trotzdem sehr, sehr gut. Aber wir wissen ja, das Auge ist mit und da wäre es halt schon schöner, wenn das Ganze zusammenbleibt. Ja, und das Ganze wiederhole ich dann auch mit meinem zweiten Blunderteig. Und bevor ich jetzt meine noch nicht fertigen Gulatschen ins Rohr schiebe, bestreiche ich die noch mit dem Eiweiß. Meine Erfahrung hier übrigens ist, dass wenn ich etwas mehr Eiweiß auf die Gulatschen raufgebe, dann hält das besser und die Chance ist geringer, dass wir die aufplatzen während des Backvorgangs. Habe ich das gemacht, rein ins Backrohr und da bleiben die für so circa, ja, ich sag mal 20 bis 25 Minuten. Das ist halt abhängig von eurem Backrohr. Ich persönlich würde mich ja eher an der Farbe der Gulatschen richten. Wenn der Teig so einen schönen, ja, goldenen Farbton bekommt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Ganze passt. Ja, danach brauchen wir sie eigentlich nur mehr aus dem Backrohr herausholen, auskühlen lassen und zu guter Letzt mit Puder oder Staubzucker bestreuen. und dann können sie auch schon serviert werden. Also ihr seht, dass Topfengulatschen eigentlich ein total einfach herzustellende Mehlspeise oder ein Wiener Plundergebäck ist. Wenn ihr aber noch Fragen zu den Topfengulatschen, dem Topfenblätter oder Plunderteig habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken, aber auch Sachen wie Themenwünsche, Lob, konstruktive Kritik etc. sind immer gerne gesehen. Wie ihr mich erreichen könnt, das erfahrt ihr im Abspann. Ich sage somit vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.